Hallo Chris. Hallo Ricky. Ja, Chris, wir versammeln uns heute hier mit unseren Hörern. Ja. Und das hat natürlich einen Grund. Wir gucken uns die Weigh-ins an zu UFC 194. Sowas gab es noch nie in der MMA-UFC-Podcast-Szene. Da sind wir wieder ein Vorreiter. Absolut, mal wieder ein Vorreiter, das gibt's gar nicht. Also die Weigh-ins sind ja schon so ein Spektakel, das ist ja nicht zu fassen. Und ich freue mich jetzt schon, von dir zu hören, was es so für tolle körperliche Veränderungen bei den Fightern gibt. Und für alle, die jetzt sagen, Mensch, der Chris, der hört sich ja richtig entertaining an, da sage ich, absolut. Ich habe einen Schädel wie ein Rathaus und bin bereit für UFC 194. Ja, das muss man sagen. Chris war gestern auf einer 90er-Party. Absolut. Ich gehe davon aus, dass wir das ausführlich am Dienstag oder so thematisieren bei What's Up. Ich habe da auch noch so ein paar Ratschläge in Richtung deiner Partyaktivitäten. Warum? Nö, das möchte ich jetzt hier nicht schon im Vorfeld präsentieren. Das möchte ich dann doch ganz gerne für WhatsApp mir aufheben. Achso, na gut. Ja. Wir wollten ja unser Futter nicht verfeuern, ne? Genau, weil sonst haben wir wieder nichts, über das wir sprechen können. Dann müssen wir wieder so eine Top 10 Videogame-Ausgabe machen, die kein Mensch hören will. Ja, dann machen wir aber diesmal Top 10 UFC Flyweights. So, dann seid dann nämlich alle dran. Hier, UFC, Fight for the Cover. Das wird ja auch schön, ne? Aber ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht, ob das schön wird. Das ist. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil wenn jetzt wirklich die schlimmsten Befürchtungen eintreffen sollten und Jose Aldo gewinnt gegen Conor McGregor und er dann sagt, I'm done. Guck dir das an. Der UFC-Zug fährt da gerade übers Gleis. Das war der Hype-Train, war es nämlich. Das war der Hype-Train. Sehr schön, Chris. Solltet ihr irgendwie das Bedürfnis haben, mit uns auf einer Zeit Schiene fahren zu wollen, um dieses Zugthema nochmal aufzugreifen. Wir sind jetzt gerade bei 3 Minuten 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 4 Minuten. So, Joe Rogan ist schon da, Onkel Dana auch und los geht's! Onkel Dana. Mit zwei Kämpfern, den einen, den kennt man natürlich sieht noch. Sieht aus ein bisschen wie Nani, der Rechte. Ich hätte gesagt Ronaldo, aber du hast wahrscheinlich eher recht, ja. Ja, wahrscheinlich habe ich eher recht, ja. Der Rechte heißt Marcio Alexandre Jr. Kenne ich nicht. Ja. Ich kann aber sagen, dass Court McGee, da habe ich immer gedacht, das wäre so ein geturnter, so ein Christ, der jetzt zum Islam konvertiert ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe immer damit gerechnet, dass ich irgendwann mal lese, dass Court McGee sich in Bagdad in die Luft gesprengt hat. Ja. Echt jetzt? Ja. Wirst du, denke ich mal, gleich verstehen, warum ich das sage. Okay, ich bin mal gespannt. Warum? Übrigens, die Spiele in der Bundesliga laufen. Das ist natürlich also auch toll. Da müsste man ein Äuglein dann mal hinhalten, denn das Tippspiel ist natürlich unfassbar spannend. Oh, ich bin gespannt. Eigentlich gar kein Interesse am Tippspiel. Das kann ich gar nicht verstehen, aber läuft es doch so schlecht bei dir. Ja, wenn man mal Glück hat, hat man halt mal Glück. ich wollte jetzt gerade noch fragen, Chris, was ist eigentlich das Faszinierende an diesen Weigh-ins? Ich gucke sie ja auch wahnsinnig gerne. Soll ich dir sagen, was das Faszinierende für so einen Laien wie mich ist? Ja. Der Vorher-Nachher-Vergleich. Jetzt weiß ich natürlich, was du meinst, aber das denke ich mir auch manchmal bei dem Affen, der immer bei den PKs in so einen Bottich spuckt. Wie heißt der noch? Johnny Hendricks. Johnny Hendricks. Ja, aber der sieht ja nun mehr aus wie so ein typischer Vollidiot. Redneck. Richtig, wie ein Vollidiot. Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen. Wenn er da vor allen Dingen mal trägt, dann denke ich immer, meine Güte. Aber was ich immer so spannend und interessant bei diesen Weigh-ins finde, ist tatsächlich, wenn die Leute jetzt hier mega skinny und legit aussehen und dann einen Tag später aber doch schon ein bisschen was drauf haben. Das finde ich immer faszinierend. Ja, da gibt es manche, die bis zu 15 Kilo cutten. Und dieses Wochenende bei ONEFC hat es dann mal wieder einer geschafft, der ist nämlich krepiert beim Weightcut. Ja, manchmal läuft es nicht so gut. Oh ja, kommt McDessie gegen Yancy Medeiros. Das ist schon, also das ist ein Fight Pass Prelim Kampf, der in Berlin wahrscheinlich eine Card geheadlined hätte. Ja. Und ich freue mich auf diesen Kampf. McDessie hat Power ohne Ende. Yancy Medeiros kommt aus dem Diaz-Lager, sage ich jetzt mal, ist Hawaiianer und ist dem gepflegten Dope nicht abgeneigt und scheint auch ganz gut zu verdienen, sonst würde Mike Dolce nicht mit auf der Bühne sein und seinen Red Cut betreuen. Okay, wer ist der Dicke? Da links? Das ist Mike Dolce, der ist eigentlich nicht dick, der dicke Blaue, nicht Mike Dolce. Der dicke Blaue? Ach so, das wird wahrscheinlich irgendein Commissioner sein. Ja, aber das stört mich maßlos, dass der Schwarze nicht mehr dabei ist. Wie heißt denn er noch? Cat Stevens? Cat Stevens, genau. Wie heißt denn der nochmal? Der immer gesagt hat, Bert Watson. Bert Watson. Bert Wonderful Watson, ja. Oh. John McDessie, du siehst, mit Farah Zahabi kommt er auf die Bühne hoch. Das deutet darauf hin, dass er, ich sag mal so, was den Trainer angeht, sich nicht weiter verbessern kann. Also, wenn Farah Zahabi ihn nicht hinkriegt, dann schafft's keiner. Ist das wirklich jetzt was Ernsthaftes, was du gesagt hast? Ja, ja, Farah Zahabi ist so, gehört zu den Top 3 MMA-Trainern, würde ich sagen. In allem oder in so einer speziellen Disziplin wie Striking oder sowas? Nee, schon in allem, ja, doch. Also, ja. Er trainiert mit Sicherheit nicht alle Disziplinen auf dem höchsten Level, aber ihm gelingt es, das am besten zu vereinen, ja, Gameplans okay. sich auszudenken. Er hat einen extrem hohen Fight-IQ, wie man sagt. Okay. Und versteht Kämpfe und Kämpfer. Also es ist sehr faszinierend, ihm bei Analysen zuzuhören. Deswegen habe ich auch seinen Kanal abonniert und ziehe mir manchmal 40 Minuten Analyse rein, wie er einfach nur so einen Kampf auseinandernimmt. War das auch mal ein guter Mixed Martial Artist? Wahrscheinlich nicht. Ist ja doch, auch so. Doch, doch, aber halt ja? Nicht, okay. nicht im MMA-Bereich. Er hat Martial Arts betrieben, sage ich jetzt mal, aber halt nicht MMA. Oder jedenfalls jetzt, nicht jetzt so erfolgreich. Jetzt muss ich kurz intervenieren. Jetzt finde ich den Dicken fast noch besser als Bert Watson. Weil er hat nämlich gerade dem Burschen hier gesagt, also auf eine ganz charmante und sympathische Art und Weise, hier hast du zu stehen. Den finde ich jetzt noch besser an den Typen. Ich muss ihn mal mir angucken, denn ich habe... Guck ihn dir mal gleich an, finde den toll. Ich habe da noch gar nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Das, jetzt erkenne ich ihn erst, den Dicken. Joe Rogan. Das ist ja der Schwarz. Welcher Schwarz? Matze Schwarz ist das. Also jetzt muss ich den echt mal gleich angucken. Guck mal hier die Zuschauermenge an. Das ist natürlich beeindruckend für so eine Wayans-Geschichte. Ja. Kennt man sonst so, glaube ich, nur, wenn die Bayern sich einbiegen zum Saisonbeginn. Ach Gott, die Bayern in einer schweren Krise momentan. Stimmt, ne? Joe Proctor, den könntest du noch kennen. Der hat, du hast nicht Ultimate Fighter geguckt. Ach, jetzt sehe ich den Dicken. Nee, oder ist das der Bretzler? Ich weiß es nicht. Es könnte auch sein, dass das da unten gar keine Bauchschürze ist, sondern dass der da einfach, weiß ich nicht, du kennst doch, manche Männer tragen doch so Fanny Packs, so, Und dass er da einfach sich 8 Koffer rumgeschnallt hat. So Samsonite, Handgepäckkoffer oder so. Und wenn er dann mal stolpert, weil diese Samsonite-Koffer haben doch auch immer so Rollen. Wenn der dann mal auf die Plauze fällt, dann rollt der vorweg. Ja. Das ist ganz gut. Und bei dem, wie so ein Pinguin. Wie ein Pinguin im Prinzip. Das ist ja super, der braucht gar keine Treppen mehr steigen. Dann kann ich einfach so nach vorne kippen. Super. Der wohnt bestimmt auch in Seattle. Oh, der Coach von Joe Proctor war, also der sieht fast so aus wie der Typ, der diese Fahrräder da, Home Trainer erfunden hat. Hast du den mal gesehen? Das ist so ein ganz fetter Mann. Ja, ja, so ein ganz fetter Mann. Da habe ich mir auch so gedacht, das ist echt eine gute Erfindung. So ist wahrscheinlich auch dieser Mucki Mike, der uns immer mit Non-PG Platz 1 wegnimmt, ja. Ja, Platz 1 weggenommen hat, genau. So, jetzt wird es langsam ernst. Jetzt kommen wir zu den Prelims. Ja. Interessanterweise steht hier Kevin Lee gegen Leandro Santos auf dem Programm. Und Kevin Lee, da muss ich jetzt mal nachgucken, der hat nämlich, glaube ich, in seinem letzten Kampf ganz schön für Furore gesorgt. Genau, der hat James Montesri besiegt. Oh. Und mit einer großartigen Performance hat er den besiegt. Definitiv ein Typ, auf dem man so ein bisschen ein Auge haben sollte. Bad Motherfucker, würde Joe Rogan sagen, wenn er dürfte. Wenn er dürfte. Oh, ist ja CG jetzt, Lucy, ne? Ist ja Blut, wird jetzt auch weggemacht. Guck mal, der hat sich ja echt ein Sixpack aufgemalt. Echt? Ja, gar nicht. Also, ist ja auch affig, ne? Hat er doch gar nicht nötig. Er sieht doch ganz fit aus. Muss er sich gar nicht aufmalen. Wenn ich solche Körper sehe, so extrem definiert, dann denke ich mir immer so, das kann doch gar nicht möglich sein. doch, siehst du doch mal an mir. Oh. Ja, wie alt ist denn der? Mal gucken, wie alt der ist. Der altert nicht, deswegen steht bei dem kein Alter dran. Stimmt, ja. Das erklärt einiges. So, jetzt Leandro Santos, das ist so ein Brasilianer, den liest man dann immer auf brasilianischen Cards und denkt sich so, scheiß drauf. Aber der ist auch nicht so schlecht, gute Submissions hat er und seine letzten beiden Kämpfe hat er gewonnen und stand im Ultimate Fighter Finale gegen William Patolino, das ist der mit den blonden Haaren, aber da wirst du dich auch nicht mehr dran erinnern. Guter Mann. Sieht doch ein bisschen komisch aus, mag ich schon nicht. Aber ich glaube, das ist ein Kampf, den der gute Kevin Lee gewinnen sollte. Es könnte es bei dem Stare-Down, wenn man das so nennen darf, zum ersten Mal dazu kommen, dass beide so ein bisschen aneinander geraten, beide Kämpfer. Kevin Lee hypt sich nämlich immer sehr ab, so. Also, sagt man das so? Hypt sich immer sehr Kevin ab. Kevin Lee finde ich aber ganz gut, würde ich sagen. Ja, Kevin. Cocky. Bad Motherfucker. Ja? Also. Na, aber alle sehr entspannt, die beiden, oder? Ja, klar. Hat der linke Down-Syndrom? Ja. Also, okay. Hm? So, jetzt kommt's. Wally Alves gegen Colby Covington. Wally Alves, kann ich dir sagen, hat bei Ultimate Fighter Brasil mitgemacht und ich glaube, das war die Sheryl Sonnen Wanderlei Silva Staffel und ich dachte ohne Scheiß, dass der Typ in relativ kurzer und absehbarer Zeit einen Titel tragen wird in der UFC. Also jetzt vielleicht nicht innerhalb von einem Jahr, aber wie gesagt, in absehbarer Zeit. Und ich glaube, also entweder kämpft er ungern, weil seit seinem Ultimate Fighter Gewinn hat er erst zweimal gekämpft und er hat diesen Titel am 31.05.2014 errungen. Oder er ist halt häufig verletzt, das weiß ich nicht. Aber auch das ist ein Kämpfer, den man auf dem Zettel haben sollte für die Zukunft. Wally Alves. Er hat dasselbe Tattoo wie Chris Weidman auf der Schulter. Nein. Doch, dieses USA, blau-rot. Den zeige ich sofort an. Warte mal, das mache ich jetzt hier. Sag mal, kannst du, wenn ich morgen bei der Recap-Ausgabe dabei sein sollte. Kannst du für mich in der Zeit herausfinden, wie der Dicke heißt? Ich könnte es herausfinden, aber es ist nicht so richtig, ja, für mich interessant, deswegen werde ich es wahrscheinlich lassen. Also es ist für mich bisher das Highlight bei den Wayans. Ich sehe gerade, Colby Covington ist 8-0, das ist natürlich auch nicht schlecht. Mike Pyle besiegt, den kennst du noch, Mike Pyle. Kennst du nicht mehr? Nee. Okay. Benton Sees kennst du, der sieht auch ein bisschen aus wie so ein asoziales Redneck. Ja, so kann man es sagen. Schöne Bühne, aber was ich noch sagen wollte, du hast ja vielleicht gesehen, Brittany Palmer ist wieder mit dabei. Und ich habe jetzt in einem Podcast gehört, der von einem Typen betrieben wird, der relativ viele Insights hat, so, dass Brittany Palmer wirklich, also, ich sag mal so, vielleicht ein kleines Sexproblem hat. Die ist sehr offen gegenüber sexuelle Aktivitäten. Ja? Ja, angeblich schon. Also da wird wohl nicht so eine große Auswahl getroffen. Aber das sind nur Gerüchte. Du glaubst gar nicht, was sich hier gerade abspielt bei uns. Ich glaube wirklich nicht. Oh, jetzt kommt und Tisha zwar Torres. Sind zwei abgesprungen von unserer Star Wars Cook-Gruppe für Donnerstag. Komisch. Und jetzt, ja gut, das ist zum einen komisch. Und jetzt haben wir zwei Karten über. Ja. Und wir finden keinen. Der Mittel. Ja, nee, ich bin am 30. im Kino. Ja, nee, ihr am 18. Blablabla. Oh, und jetzt haben wir Gott sei Dank welche gefunden. Es war wirklich, der ganze Vormittag und Mittag bestand darin, diese zwei Karten an die Männer, an die Menschen zu bekommen. Der Wahnsinn. Wer ist die denn? Die soll man nicht knapp halten. Die kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Gott sei Dank. Das macht Jocelyn Jones Leiborger. Muss ich mal selber gucken, ist das vielleicht der erste UFC-Kampf? Genauso sieht's aus. Also von der kann ich dir nichts erzählen. Habe ich noch nie gesehen. Ich finde das eine sehr sympathische und charmante Aussage gerade von dir. Das macht dich wirklich menschlich. Das macht mich menschlich. Aber jetzt fällt mir doch ein, wer das ist. Der hat, das ist eigentlich hier Neil Siri, der in Irland den Co-Main-Event bestritten hat vor ein paar Wochen. Stimmt, ja. Nur mit kleinen Brüsten. Nicht mit Brüsten, sondern einfach nur ein Oberteil drüber gezogen. Und da ist Tisha Torres, der Tiny Tornado. Oh, die mag ich. Ja, ich auch. Jetzt. Ein bisschen jetzt. Sexy. Hab noch nie gesehen, jetzt mag ich sie. Shredded as fuck. Wirst du gleich mal sehen. Die ist Puerto ziemlich... Rico oder wo kommt die her? Ja, also sie ist natürlich Amerikanerin, aber hat puerto-ricanische Wurzeln. Ich ja auch. Das stimmt. Ja. Findest du das auch mal so lustig, wenn Amerikaner mal erzählen, yes, I'm one quarter German, ja. One Achtel Brasilien. Guck mal, wie sie sich freuen, die ganzen Zuschauer, hörst du? Oh ja. Tisha Torres, Motherfucker! Der guckt ja auf den Arsch, guck mal hier, Mike Dolce. Schön, Tisha, guck mal an, schöne Dauerwelle. Jetzt finde ich sie gerade nicht mehr so geil. Ach, du darfst ja nicht so wählerisch sein. Doch, Liebe beginnt erst abwärts, sagt man. Ach so. Ja. So. Oh, das ist aber wirklich ein Tiny Tornado. Ziemlich klein. Meine Güte, den Kopf größer, du. Aber echt. Dana White denkt auch, die hat... Ist das Strawweight oder Bantam? Ja, Strawweight und Tisha Torres ist auch wirklich legit. Also, das ist so eine Kandidatin, die in absehbarer Zukunft mal auf... wie heißt sie denn? Joanna Jędrzejczyk treffen könnte. So, jetzt kommt der Uriah Faber gegen Frankie Saenz. Motherfucker! Frankie Saenz, da hast du gestern oder vorgestern gesagt, what? Wer? Der ist nicht schlecht, aber ist halt nicht so bekannt. Das ist ja meistens das Problem der unteren Gewichtsklassen, dass kein Schwein die Typen kennt. Aber ich kann dir ja mal sagen, wen Frankie Saenz so besiegt hat. Unter anderem Yuri Alcantara, den kennst du natürlich. Ja, ja, den kenn ich noch. Dann hat er besiegt Nolan Tickman. Den kenn ich nicht. Und, jetzt kommt's, Sirwan Kakai. Nein. Ja. Und jetzt willst du mir mal sagen, dass dieser Platz 13 in den Ranglisten nicht gerechtfertigt ist. Der ist gerechtfertigt. Also, dieses Match. Ich bin mal ehrlich. Schreit gerade förmlich nach. Den Faber, dem werfen wir nochmal einen kleinen Fisch vor, oder? Dass der ein bisschen Hype wieder gewinnt. Ja, Faber hat kein Hype-Problem. Der hat genügend Gegner, die auf ihn warten. Dominic Cruz. Und TJ Dillashaw, das ist richtig. Er hat auf jeden Fall gegen Frankie Edgar verloren. Ja. Aber du hast eigentlich mit Faber nie das Problem, dass er kein Hype erzeugt. Das hörst du auch jetzt. Zum ersten Mal wird es richtig laut in der Halle. Faber ist einfach eine Legende. Und alle wollen jetzt den TJ Dillashaw-Kampf sehen. Mhm. Deswegen, würdest du mit dem auch gerne mal ins Bett? Der muss auch. Also hat Joe Rogan mal gesagt, Uriah Faber gets some serious pussy. Finde ich, das ist eine Aussage, die ist so legit. Gefällt mir gut. Faber ist, muss Gott, er soll mal runtergehen. Ja, Uriah. Dana sollte ich mal draufstellen. Den, übrigens würde ich Faber gegen McGregor auch noch gerne sehen. Da gab es ja dann auch mal die Diskussion, ob es das noch geben wird. Nee, das wird es nicht geben. Ja, das würde ich nicht ausschließen. So ein Ding sein, ne? Catchfight. Nee. Faber hat ja auch gegen Edgar im Featherweight gekämpft. Ach so, geht er dann als hoch oder wie? Ja, genau. Ja, aber dann muss ja McGregor bleiben. Richtig. Der bleibt nicht, der geht, der rennt weg. Kommt doch an, wie der Kampf ausgeht. Hier ist der wahrscheinliche Fight of the Night. Also ganz großer Kandidat für Fight of the Night. Max Holloway gegen Jeremy Stephens. Max Holloway ist für mich, ich habe ja glaube ich schon am Donnerstag gesagt, einer der Kandidaten für Fighter of the Year. Ich finde den Typen wahnsinnig großartig. Also das ist der, ich freue mich so auf den Kampf. Ich mag aber auch Jeremy Stephens, mit dem ich übrigens, Leute, jetzt kann ich es dir jedem erzählen, auf PlayStation befreundet bin. Tja, kannst du mal gucken. Wie, echt jetzt? Ja, wirklich. Kein Scheiß. Ist da auch so ein blaues Häkchen hinter seinem... Nee, das nicht. Aber ich habe den einfach angeschrieben, weil er mal in irgendeinem Embedded oder irgendwas, irgendein Video mal erzählt hat, dass er total gerne Games spielt und so und halt da ständig vor seiner Playstation abhängt. Und da habe ich dem einfach mal geschrieben, was er für ein, wie heißt das, PSN-Ding hat halt. Und dann hat er mir das geschrieben und dann sind wir jetzt Freunde. Welches Ende nennt man das, glaube ich. Der Dicke fällt gleich hinten von der Bühne runter. Ich sehe schon kommen. Vorsicht, ja. Guck mal, siehst du das? Der Dicke stellt sich auch auf so eine etwas andere, auf so einen anderen Boden, weil es so ein bisschen schwärzer ist, wahrscheinlich verstärkt. Weißt du warum? Hm? Das kann ich dir jetzt hier an der Stelle verraten. Die haben die Bühne ja beim Aufbau ein bisschen falsch ausbalanciert. Und die würde praktisch nach rechts kippen, wenn der da nicht steht. Oh, guck mal. Er hat schon seine Flügel gespannt hinten. Max Holloway. Meinst du also, wenn der Dicke zu lange in der Mitte steht, kippt die Bühne einfach um? Ja, bin ich mir sicher. Max Holloway. Dana White ist das Gegengewicht, oder wie? Also auf diesen Kampf könnt ihr euch schon mal freuen, wenn ihr morgen früh dann das Ding anguckt, weil ich glaube, das ist der perfekte Opener für so eine Card, weil es wird halt extrem schnell zur Sache gehen. Beide haben unglaublich gutes Striking, wahnsinnig gutes Jiu-Jitsu, also natürlich Max Holloway besser als Jeremy Stephens, aber es wird ein klasse Kampf. Und Jeremy Stephens ist auch gewillt, sich ein paar Schläge einzufangen. Also, ja, wird toll. Ja. So, ist der nächste Kampf. Der gefällt dir nicht, aber auf den freue ich mich auch. Ja, Maya müsste jetzt kommen, ne? Genau, Maya gegen Gunnar Nelson. Gunni. Gunnar Nelson, der ja so eine stoische Art hat, die mich irgendwie in seinen Bann zieht. Oh, jetzt müssen wir mal kurz leise sein. Jetzt freuen sie sich alle über Gunni. Da hören wir mal rein. In die Kraut. Sehen kannst, hat Gunnis Wingman da noch eine Flasche dabei und hat Gunni einfach noch mal vorher reingepisst. Hast du ja gerade gesehen. Gunni Nelson sieht immer so aus, als ob er sich irgendwie gerade für einen Job als Holzfäller bewirbt. Absolut, natürlich. Und ey, ganz im Ernst, das habe ich dich schon mal vor Jahren gefragt. Ja. Ich erwarte bei diesem Event, bei UFC 194, einem der größten Events ever, dass Damien Maia mit endlich, ich will es haben, mit Maia Song ins Octagon kommt. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Damien Maia. Ja, auch so ganz schlecht an Damien so reingesprochen. Und noch so ein Kostüm mit so Flügeln hinten dran und so einen Hut mit so Fühlern. wie heißt es nochmal? Ein Stitch like Damien Maia, muss es umgeschrieben werden. Move like a butterfly and stitch like Biene Maia. Stimmt. Dass er da noch nicht draufgekommen ist als Karrieremove. Also. Ja, echt. Arthur Abraham ist doch auch schon als Stumpf in Stimmt. Ich fast gesagt. Also es wird ein toller Kampf werden, hoffe ich. Ich hoffe echt, dass es nicht so... Ja, den lasse ich mir nicht schönreden. Ich glaube, es wird eine Gurke. Ja, guckst du es dir an oder skippst du den? Hä? Guckst du den an oder skippst du den? Nein, guck das ganze Event. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du entweder on-air oder off-air dann danach zu sagen hast. Ich weiß natürlich auch nicht, kann natürlich schon ein Stinker werden, aber vielleicht haben wir Glück, hier ist er. Jetzt kommt ein Stinker. Jetzt kommt Joel Romero, der, wie er ja sagt, Soldier of Dog. Also er kann ja nicht so gut Englisch, hat sich aber Soldier of God genannt. Ja. Und als er da mal in so einem Interview zu Gast war, hat er immer gesagt, I'm the Soldier of Dog. Deswegen, hier ist er, der Soldier of Dog. Und unvergesslich natürlich auch sein Auftritt, there is no gay Jesus. Fand ich auch gut. Hat sich präventiv schon mal eine schwarze Unterhose angezogen. Ja, und viele haben ja darüber spekuliert, was könnte er machen, um diesen gay Jesus Move auszugleichen. Er hat ja da wirklich extrem über Schwule mehr oder weniger hergezogen, auch wenn er danach gesagt hat, man hat ihn nur falsch verstanden. Und er hat eine sehr flammende Rede im Octagon gehalten. Und da haben alle gesagt, wenn der sich jetzt hinstellt und einfach sagt, so, ich habe jetzt Jacare besiegt und jetzt gehe ich nach Syrien und kämpfe gegen ISIS. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie er sein Image wieder polieren könnte. Das ist aber auch eine Maschine. Jetzt kommt eine Maschine. Bei diesem Mann hier, Jacare Souza, bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das also Mensch oder Maschine ist. Also das ist wirklich... Er sieht ein bisschen aus wie Ultron, ne? Den kenn ich gar nicht. Von den Gesichtszügen. Wer war denn das nochmal? Der Roboter aus den schrecklichen Avengers 2. Ah, stimmt. Ja, da hast du recht. Vom Körper. Das ist Ultron! Das ist er. Ultron, Jacare Ultron. Biene Maya und Jacare Ultron. Also besser geht's nicht. Wir haben sie alle. Was für ein Event, oder? Wir haben sie alle, ja. Und Gunnar Nelson kommt als Tor. Mit Gunni, dem Holzhacker. Tor. Aber die Avengers. Ja, UFC Avengers. So, jetzt bin ich auf den Stare-Down gespannt. Was ich da? Ich glaube, diese Wayans möchte ich jetzt immer machen. Ja, es ist ganz unterhaltsam, finde ich. Jedenfalls für uns beide. Ey, sag mal, also ihr könnt ja wenigstens mal ein bisschen näher aneinander rutschen. Also echt, das ist mal ein Respektabstand, oder? Das ist ein Respektabstand, absolut. Die Linke da, die neben dem Dana, die langweilt sich ein bisschen. Damit Vanessa? Vanessa hat mir schon mal auf Twitter zurückgeschrieben. Auch das, ja. Ja, da habe ich ihr geschrieben, dass sie total schön aussieht, wie sie da sitzt. Das und ihr bestimmt noch nie gehört. Ja, dann hat sie zurückgeschrieben, thank you. Und dann habe ich gedacht, das ist eine ganz individuelle Antwort, finde ich. Absolut. Habe ich aber gleich zurückgeschrieben, I'm married. Und nicht, dass sie sich da Hoffnung macht. Was der Christian Weidmann sagt? Hier kommt Chris Weidmann, absolut. Dessen Eltern ihn ja nach dir benannt haben. Nach mir? Ja, Chris. Das ist vielen nicht bekannt. Schön übrigens das letzte Embedded-Video, Embedded 5, was ich mir angeguckt habe. Ich habe mir das letzte praktisch Embedded 6 noch nicht angeguckt, weil man da Auszüge sieht von den Wayans. Aber da sieht man Chris Weidmann und Luke Rockhold sowohl vor der Pressekonferenz als auch nach der Pressekonferenz zusammen so ein bisschen rumbubeln. Also ich glaube, die beiden respektieren sich immens und mögen sich auch sehr. Aber ihnen ist schon klar, dass jetzt hier gerade die zwei besten Middleweights aufeinandertreffen. Aber das ist ja eine schöne Chemie miteinander, wenn du die so beobachtest praktisch bei diesen Embedded-Videos. Entdecke die Macht auf Wolbeck.de. Ist nicht zu ertragen, oder? Du kannst nichts mehr kaufen, wo nicht Star Wars drauf das ist. Das denkt sich Luke Rockhold auch. Decke die Macht. Luke Rockerholde. Luke Rockerholde, das stimmt. Oh, jetzt ist der, das ist so qualitativ gesehen, der Kampf, auf den ich mich mit am meisten freue. Also eigentlich am meisten freue. Ich mag ja den Whiteman. Mensch, jetzt sage ich es einfach mal. Ich mag den Chris. Das ist ein, ich mag den Chris Whiteman. Unvergessen die Nacht, als Whiteman Silver besiegt hat. Ich weiß noch, da habe ich meine Frau und mein Kind zum Flughafen gefahren, weil die nach Kroatien gefahren sind zu ihr, oder zu, ja, zu meiner Mutter, nee, zu meiner Schwiegermutter. Ich sehe gerade, der hat sein Adidas-Shirt abkleben müssen. Egal. Und was? Ja, der hatte auf seinem rechten Ärmel Adidas draufstehen und dann musste er sich ein weißes Tape drüber machen, weil du darfst ja nur Reebok tragen. Und woher wusstest du, dass da Adidas steht? Weil er von Adidas gesponsert wird und man hat oben so diesen Schniepel gesehen von diesem Dreieck, das Adidas. Wusstest du, wenn du mal ganz genau diese drei Streifen anguckst, dieses Dreieck, dass das die Titanic ist, die untergeht, die Schornsteine? Nein, das hast du doch wieder bei irgendeinem so Nerd-Channel gehört. Oder von Böhmermann. Da habe ich nur drauf gewartet. Ja. Christian Weidmann. Da ist er, Chris Weidmann. Die schönsten Badeschlappen der Welt hat er an. Kann er tragen. Ray Longo, Best Buddy in the Business. Best Buddy in the Business? Ja, das bezieht sich auf den Körper. Ach so, ich dachte, wer... Aber das ist ein cooler Typ. Ja. Ray Longo ist ein richtig, richtig cooler Typ, den man... Das habe ich ja... Schön, dass du das nochmal erwähnst. Das habe ich ja... Ich bin ja auch immer hier für zuständig in diesem Podcast, um so ein bisschen über dem Tellerrand ein paar Informationen zu geben. Das habe ich dir schon mal in der Sendung erzählt. Ray Longo ist ja der Mann, der den Lungo-Kaffee erfunden hat, ne? Ja, sage ich da dazu. Chris Weidman. Auch hier ein Zitat von Joe Rogan. Der Grund, warum wir Männer alle Sex haben, ist, dass Chris, nee, wie heißt er? Luke Rockhold nicht überall am gleichen Ort sein kann. Ja, Joe Rogan. Ich bin heute die Joe Rogan-Zitate-Maschine. So, jetzt. Ey, die mögen sich, das sieht das man sind, schon. Das sind, das da passiert nichts. Sie erzählen sich jetzt nochmal kurz, hier heute Abend gibt's bei mir Penne. Ja, heute Abend gibt's bei mir Penne. Ja, ach, was isst du so? Naja, so ein bisschen Pasta wird's bei mir wahrscheinlich auch sein. Luke Rockhold vögelt noch 4-5 Weiber. So, jetzt müssen wir gleich mal den Ton aufdrehen und hören, was die noch zu sagen haben. Es gibt ja noch kurz ein Interview. Stimmt. Challenger Luke Rockhold. Luke, this is the fight to make in the middleweight division. It's one of the most important middleweight title fights ever. Give us your thoughts on the champion Chris Weidman and what's going to go down tomorrow night. Chris has been a great champion, but I've taken this game to a new level. And I'm going to give these Irish fans something to cheer for tomorrow night. Hätte ich so auch sagen können. The challenger. I'm here with the champion, Chris Weidman. Yeah, man. Weidman, motherfucker. Saying to Luke during the stare down. He's never faced anybody like me before. He lives off the fact he trains with Cormier Velasquez. He's never had a guy who has the submissions, who has the elbows on top. So I'm just bringing a whole nother game. Yes, that's right, motherfucker. Ich muss immer motherfucker sagen. Das habe ich mir aus diversen Podcasts so abgeguckt. That's all I know. Finish. Finish. Macht er sich noch eine Schleife rein. Ist das süß. So, ich würde vorschlagen, nachdem jetzt hier dieses Video für den Main Event durchlief, Chris, dann werden wir einfach mal hier das Tönchen nach oben ziehen und einfach uns mal anhören, was die Fans so zu sagen haben. Oder eigentlich können wir das jetzt schon machen. Können wir jetzt schon hochziehen, oder? Ja, ja, machen wir. Very first face-off we had in his hometown in Rio de Janeiro in front of all his fans. I looked him dead in the eye. I spoke his native tongue and told him he will die. I spoke his native tongue. They broke there and then. That's the difference between me and Jose. That's what fear does to you. I was preparing for victory. He was preparing for defeat. You cannot run from your mind. You cannot run from something that you were afraid of. You must face it. I'm coming for him again. This? Bis. Was denn? Weißt du, warum Jose Aldo diese Narbe da hat? Nee. Weil er über den Tellerrand guckt. Das ist einfach, da guckt er immer über den Tellerrand. Das, da hat er sich die zugezogen und sie in einer heißen Suppe verbrennt dabei. Ja. Hier werden mir gerade nochmal alle Gründe gezeigt, warum Jose Aldo heute Nacht gewinnt. But at the end of the day, jetzt werden mir alle Gründe gezeigt, warum Conor McGregor heute gewinnt. Taken out of mind from consciousness. There's only That's one. It. It's done. Dieter Hallervorden. So gleich kommt's. Ich freue mich schon, wenn die rauskommt. Hoffentlich gehen die Leute da so richtig ab. Es ist gefühlt, sind es weniger Iren, die da sich in Las Vegas tummeln im Vergleich zu 189. Bisschen ruhiger. Oh, hast du das gestern gesehen, als die Holly Holm ein Ständchen gesungen haben? Das gucken wir gleich noch gemeinsam an. Dauert eine Minute. Ich finde aber Holly Holm scheiße. Ja, das wird's. Jetzt müssen wir laut machen. Jetzt ist es soweit. Here we go, ladies and gentlemen! Introducing the notorious Conor McGregor! Also, ich bin noch in der Quali Kalken. Stimmt? Conor McGregor sieht echt immer aus, als ob er gleich stirbt. Ja. Oh, was ist denn da? Featherweight Champion hat er als T-Shirt an. Das gefällt Jose bestimmt nicht so gut. Oder Rosé. Ich glaube, nur die Amis nennen ihn Jose, oder? Du frisst doch schon wieder. Ich höre das aber auch gerade hören, irgendwie alles. Du frisst doch schon wieder. Nein, ich fresse nicht. Hold on, Conor. Hold on. Good job, 145! 145! For Mr. McGregor! Geisteskranker Typ, ey. Ist das eigentlich Ariani? Hochgehen, Alter, ohne Scheiße. Was sagst du? Der muss eine Gewichtsklasse hochgehen, der sieht so übel aus. Aber er schafft es immer wieder. Oh, jetzt tun sie. Boah, sieht der übel aus, ey. Aldo! Boah. Ich bin nicht parteiisch in dem Kampf, aber bei Jose Aldo gehen wir die Synapsen durch. Den mag ich ja. Oh, freust du dich auch schon auf den Stairdown? Meinst du, die geraten ein bisschen aneinander? Ja, was heißt aneinander geraten? Das ist ja sowieso immer alles mehr Schein als sonst was. Scheißegal, wir gucken Wrestling, Chris. Aber da wird es gleich rund gehen, glaube ich schon. Oh, freu ich mich noch. Guck, der ist so nervös, oder nicht nervös, der ist so... Ich glaube, der weiß schon wieder mehr als ich. Der ist so pumped up hier. Nein, ich habe nichts gesehen, ich schwör's. Okay, ich nehme mich auch nicht, aber ich glaube, da geht's gleich rund. Oh, ich hab gedacht, er zieht gleich seine Handschuhe an, aber wollte noch was trinken. Ein Schlagring, hat er sich noch geholt. So, jetzt. Aha. Naja. Nein. Das war doch affig. Ja, das war ein bisschen affig, muss man sagen. Das war ein bisschen affig. Dann hören wir noch zu. Once again, the Irish fans have come out for the biggest UFC featherweight title fight ever. Give us your thoughts on tomorrow night and Jose Aldo as an opponent. You know, I'm sick of talking about Jose. Da kann er gar nicht mehr reden. And I look at his facial features and I know that the soft parts of his face won't be able to take my shots. I just want to thank the Irish people for coming out here for me. It means everything. Tomorrow night, I will bring that gold home for Ireland once again. Conor McGregor, ladies and gentlemen. Der ist fertig, ey. Das kann echt sein. Jose. Jetzt kommt wieder ein schöner Mann. Ein schöner Mann. Das ist der nicht mal einfach Englisch, ey. More trash talk to you for this fight than any fight ever. Give us your thoughts on Conor McGregor as an opponent and what's going to go down tomorrow night. Teve mais coisas desrespeitosas, mais coisas faladas para essa luta que qualquer outra. O que você acha dele? Der verwäscht doch die komplette Aussage von Joe Rogan. Não quero saber, não acho nada dele. Jogo essa manhã que eu vou chegar lá e vou vencer, vou continuar sendo campeão. Ja, das kann ich kurz übersetzen. MMA Radio würde ich am liebsten hören, wenn ich könnte. Aber leider muss ich jetzt hier gerade zu den Weigh-ins. Ich höre später MMA Radio. Das hat er gesagt. Ja. Gut, Chris, bevor ich dir jetzt noch schnell das Holly Holm Video zeige, muss ich dir noch was sagen, was Jael Sonnen zu diesem Kampf und zum... Den gibt's auch noch, ja? Ja, der arbeitet bei ESPN zusammen mit Jonathan Coachman. Ja, okay. Den könntest du noch kennen. Ja, Jael Sonnen hat nach der Pressekonferenz gesagt, er aus seiner Sicht erkennt bei beiden Kämpfern, dass die sich bereit machen für eine Niederlage. Also beide würden davon ausgehen, dass sie ihren Kampf verlieren. Und das würde dazu führen, dass in gewisser Art und Weise ja auch die Pressekonferenz nicht ganz so, wie soll man sagen, dass es da nicht ganz so zur Sache ging. Das wäre wohl der Grund gewesen. Das ist ja eine tolle Aussage. Muss ich jetzt wirklich, also echt jetzt? Ja, fand ich auch interessant. So, jetzt schicke ich dir noch das Holly Holm-Ding. Und du brauchst dazu, wir brauchen danach eigentlich gar nichts mehr sagen. Wir hören uns das einfach an. Wir können natürlich noch die Mikrofone anlassen und gemeinsam darüber lachen, weil es so schön ist. Chris, dann danke ich für diese schöne Ausgabe mit dir und freue mich spätestens dann auf die Review oder eine neue Preview oder eine weitere Weigh-ins Play-by-Play-Ausgabe. Oh, das ist aber schön. So, sag mal, wann es losgehen soll. Ich sag einfach nur los und dann wird geklickt. Gut. Los. You're just too good to be true. I can't take my off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. And life, love has a vibe. I thank God you're alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you.